Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We have already learned so much about verse 3. Wir haben schon so viel über Vers 3 gelernt. And then I will still help you to make it a reality in your life. Don't worry about that. Ich helfe dir auch noch dabei, ihn in deinem Leben zu verwirklichen. Mach dir keine Sorgen darüber. But first we're going to go through the whole verse step by step. Aber zuerst gehen wir den ganzen Vers Schritt für Schritt durch. So now we've learned yesterday that we have a wonderful heavenly Father. Wir haben gestern gelernt, dass wir einen wunderbaren himmlischen Vater haben. Paul says he's also the father of our Lord Jesus. Paulus sagt, dass er auch der Vater unseres Herrn Jesus ist. We read the statements like this and we think, okay, our heavenly Father, Father of our Lord Jesus Christ. Wenn wir solche Aussagen lesen, denken wir, okay, unser himmlischer Vater, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. But do you know that there is a lot more in that? Weißt du jedoch, dass da noch viel mehr drin steckt? And I will explain something to you. Ich erkläre dir etwas. If God the Father is the Father of Jesus, but he's also my Father. Wenn Gott der Vater von Jesus ist und auch mein Vater ist. What does that make Jesus? Was macht das aus Jesus? And what does that make me? Und was macht das aus mir? Well, it makes Jesus my brother and it makes me Jesus' brother. Nun, es bedeutet, dass Jesus mein Bruder ist und ich der Bruder von Jesus. Right? Two sons with the same father are brothers. Richtig. Zwei Söhne, die denselben Vater haben, sind Brüder. So, Paul is saying, you have a heavenly father and that same father is the father of Jesus too. Paulus sagt also, dass du einen himmlischen Vater hast und dass dieser Vater auch der Vater von Jesus ist. There's so much in just that thought. Dieser Gedanke birgt so viel in sich. I have a big brother that is overcome the devil. Ich habe einen großen Bruder, der den Teufel überwunden hat. Just think about that. Denk darüber nach. I have three brothers. Ich habe drei Brüder. And I'm the oldest of the three brothers. Ich bin der älteste von ihnen. My brother, who is 1 year younger than me. Mein Bruder, der ein Jahr jünger ist als ich. He got into some trouble with some kids in school. Hatte sich in der Schule mit ein paar Kindern angelegt. Of course, they beat him up. Natürlich haben sie ihn verprügelt. Do you know what he did? Weißt du, was er getan hat? He called his big brother. Er rief seinen großen Bruder. Which was me. Also mich. I wasn't a very nice kid. I used to like to fight a lot. Ich war kein sehr nettes Kind. Ich kämpfte gerne und viel. So now I beat up the kids who beat up my younger brother. Also habe ich die Kinder verdroschen, die meinen jüngeren Bruder verprügelt haben. You should have seen my brother. Du hättest meinen Bruder sehen sollen. He became, like we say in Portuguese, a beautiful Parafrenchi. Er wurde eine schöne Parafrenchi, wie wir auf Portugiesisch sagen. I have to translate it for my people who translate this from English in many languages. Ich muss es für meine Leute übersetzen, die das aus dem Englischen in viele Sprachen übersetzen. Like he became this real rascal. Er ist ein richtiger Schlingel geworden. Provoking the bad boys because now he has a big brother who will take care of them. Der die bösen Jungs provozierte, weil er ja den großen Bruder hatte, der sich nun um die Jungs kümmerte. Think about this. Überleg mal. You have an older brother that is beating the enemy. So why are you worried about the enemy? Du hast einen älteren Bruder, der den Feind besiegt hat. Warum machst du dir Sorgen um den Feind? You have an older brother that is conquered every fear. So why do you still live with fears? Du hast einen älteren Bruder, der alle Ängste besiegt hat. Warum lebst du noch mit Ängsten? You have an older brother that has overcome every insecurity. So why do we struggle with insecurity? Du hast einen älteren Bruder, der jede Unsicherheit überwunden hat. Warum kämpfst du mit Unsicherheit? We really must believe that Jesus and me have the exact same father. Wir müssen wirklich glauben, dass Jesus und wir genau denselben Vater haben. I could talk a long time about this. Ich könnte noch lange darüber sprechen. Now here's what Paul continues to say. Paulus sagt weiter. All because he sees us wrapped into Christ. Das alles, weil er uns in Christus eingewickelt sieht. Do you know what this means? Weißt du, was das bedeutet? When God looks at you, he sees Jesus. Wenn Gott dich anschaut, sieht er Jesus. If I wrap you completely and totally into a blanket. Wenn ich dich ganz und gar in eine Decke einwickle. I don't see you, I see the blanket. Sehe ich nicht dich, sondern die Decke. If the blanket is very beautiful and you are very ugly. Wenn die Decke sehr schön ist und du sehr hässlich bist. When you're wrapped in the blanket, I don't see ugly, I only see beauty. Wenn du in die Decke eingewickelt bist, sehe ich nicht das Hässliche, sondern nur das Schöne. When the Father looks at you, he sees you wrapped into Jesus Christ. Wenn der Vater dich anschaut, sieht dich in Jesus Christus eingewickelt. So he sees perfection. Er sieht Vollkommenheit. He sees righteousness. Er sieht Gerechtigkeit. He sees holiness. Er sieht Heiligkeit. The Father does not see you outside of Jesus Christ. You also need to stop to see yourself outside of Jesus Christ. Der Vater sieht dich nicht außerhalb von Jesus Christus. Also musst du auch aufhören, dich außerhalb von Jesus Christus zu sehen. This is what it means. Whoever is in Jesus is a new creation. Das ist die Bedeutung von wer in Jesus ist, ist eine neue Schöpfung. Because that's what God sees, and the devil sees that too, but we so many times don't see it. Genau das sieht Gott und der Teufel sieht es auch, doch wir sehen es so oft nicht. What would happen if from today on? Was würde passieren, wenn von heute an? You only see yourself wrapped in Jesus Christ himself. Du dich nur noch in Jesus Christus selbst eingewickelt sehen würdest. I guarantee you, you would have no more fear of the enemy. Ich garantiere dir, du hättest keine Angst mehr vor dem Feind. I guarantee you, you would have an incredible boldness when you come before God. Ich garantiere dir, du hättest eine unglaubliche Kühnheit, wenn du vor Gott trittst. Think, why do Christians spend so much time praying so hard trying to convince God to give them things? Überlege mal, warum verbringen Christen so viel Zeit mit Gebeten und versuchen Gott davon zu überzeugen, ihnen etwas zu geben? Because they don't see themselves wrapped into Christ. Weil sie sich selbst nicht in Christus eingewickelt sehen. If you see yourself wrapped into Christ, wenn du dich in Christus eingehüllt siehst, the moment that you come before the throne of God is actually Christ coming before the throne of God. Kommt in dem Moment, in dem du vor den Thron Gottes trittst, tatsächlich Christus vor den Thron Gottes. That's what God sees. Das ist das, was Gott sieht. But remember, vergiss aber nicht, everything in your Christian experience has to do with what your heart truly believes. Alles, was du als Christ erlebst, hängt damit zusammen, was dein Herz wirklich glaubt. Nothing will automatically and by itself be your experience. Nothing. Du wirst nichts automatisch und von selbst erleben. Nichts. God has reconciled the whole world with himself, but the whole world is not reconciled with God. Gott hat die ganze Welt mit sich selbst versöhnt, aber die ganze Welt ist nicht mit Gott versöhnt. Because the world needs to accept this gift. Denn die Welt muss dieses Geschenk annehmen. And this is exactly the same thing with this truth. Genauso ist es mit dieser Wahrheit. God sees you wrapped into Christ. The devil sees you wrapped into Christ. Please see yourself that way too. Gott sieht dich in Christus eingewickelt. Der Teufel sieht dich in Christus eingewickelt. Bitte sieh dich selbst auch so. If you see yourself that way, suddenly you will realize favor is the most logical thing that you have to experience. Wenn du dich so siehst, wirst du plötzlich erkennen, dass Gunst das Logischste ist, was du erleben musst. It makes no sense that a Christian doesn't expect total abundance and blessing. Es macht keinen Sinn, dass ein Christ nicht die absolute Fülle und den Segen erwartet. Because you're wrapped into Jesus Christ himself. Denn du bist in Jesus Christus selbst eingewickelt. So, open your eyes and see yourself wrapped into Christ. Also, öffne deine Augen und sieh dich in Christus eingehüllt. See you tomorrow. Bis morgen.